Ein vereintes Elsass-Lothringen, Groß-Paris, insgesamt nur 15 statt 22 Regionen, Zusammenschluss zahlreicher der 36.000 Kommunen und die Schaffung neuer Metropolen. Es liegt auf der Hand, dass sich der frühere Premierminister Édouard Balladur mit solchen Vorschlägen nur in die Nesseln setzen kann, vor allem wenn gleichzeitig massiv Personal abgebaut werden soll. Denn das, so mutmaßt vor allem die Opposition, war eines der Hauptziele von Nicolas Sarkozy, als er seinen alten Freund Édouard Balladur vergangenen Oktober mit der Gebietsreform beauftragt hatte. Die parteiübergreifend zusammengesetzte Kommission war sich dennoch nicht in allen Punkten, aber wenigstens darüber einig, dass nichts mit der Brechstange durchgesetzt werden soll. Der Sozialist André Valigny: Es geht nicht darum, Kommunen, Departements oder Regionen anzutasten. Das kann ich den Menschen dort versichern. Die drei Ebenen der Gebietskörperschaft bleiben bestehen. Die Balladur-Kommission schlägt den Regionen, die es wünschen, vor, sich zusammenzuschließen. Das sollten Vernunft- oder Liebesehen, aber keine Zwangshochzeiten werden. Das freilich sind die Empfehlungen der Kommission. Die politisch Verantwortlichen auf lokaler und regionaler Ebene befürchten indes, dass am Ende Zusammenschlüsse doch erzwungen oder mit großem politischen Druck vorangetrieben werden könnten. Ich hatte niemand zur Aufteilung der Region Picardie gehört, beklagt sich deren Präsident Claude Gewerck. Wenn Sie sich mit Forschern, mit den Kulturschaffenden, mit den Menschen unterhalten, dann will niemand, dass die Picardie verschwindet. Und wenn es trotzdem dazu kommt, dann bedeutet das eine neue Republik. Wenn man Cailleux übersetzt Stein heißt, dann können Sie sich vorstellen, mit welcher Hartnäckigkeit wir unsere Identität als Picardie verteidigen werden. Ergänzt Caroline Cailleux, die als Bürgermeisterin von Beauvais auf keinen Fall zur Île-de-France gehören will. Da braut sich etwas zusammen, denn Caroline Cailleux ist Mitglied der Regierungspartei UMP und sehr heimatverbunden. Dass die Sozialisten Front machen, versteht sich. Sie regieren in 20 der 22 Regionen und bangen, auch wegen des anvisierten Wegfalls der Wahlkantone, um Macht und Einfluss. Schon vor offizieller Vorlage des Berichtes hat sich also der Widerstand massiert. Kein Wunder, dass Ex-Präsidentschaftskandidatin Ségolène Royal als Regionalpräsidentin auf die Barrikaden geht, wenn man ihr mit der Aufteilung der Region Poitou-Charente den politischen Boden unter den Füßen wegziehen will. Die Lothringer rücken lieber näher an das Saarland und an Luxemburg als ans Elsass. Groß-Paris als Zusammenschluss der Stadt und dreier angrenzender Departements stößt beim Bürgermeister Bertrand Delanoë in der Form auf Ablehnung. Dabei gibt es für Édouard Balladur gute Gründe für den Zusammenschluss. Groß-London hat 6 Millionen Einwohner. In Paris gibt es 2 Millionen, eingeschlossen innerhalb der Ringautobahn Peripherique. Wer würde denn behaupten, das funktioniert, wenn man sich das Verkehrschaos, die Unzufriedenheit der Menschen täglich vor den Toren von Paris, die unabgestimmten Stadtplanungen anschaut? Ein Groß-Paris, das die Aktivitäten im Herzen der Île-de-France besser koordinierte, wäre ein großer Fortschritt. Ab 2014, wenn Nicolas Sarkozy die Vorschläge aufgreift. Ob der Präsident ein weiteres heißes Eisen anfassen und sich zusätzlichen Ärger aufhalsen will? Entscheidend für den Erfolg wird letztlich die Methode sein. Diese Prozedur, die darauf abzielt, Lokalpolitiker zu denunzieren, sie für Defizite verantwortlich zu machen, ist politisch motiviert und stellt die Einheit unseres Landes in Frage. Ich bedauere vor allem eines, den Zeitpunkt. Jetzt war doch nicht der Moment, um die lokalen Gebietskörperschaften zu destabilisieren, kritisiert François Rebsamen, führender Sozialist und Bürgermeister von Dijon. Im Konsens, hat die Balladur-Kommission angeregt, sollte die Reform über die Bühne gehen. Eine Reform, bei der es auch um Änderung der Gewerbesteuer und des lokalen Wahlrechts geht. Bei letzteren Punkten hat die Opposition ganz konkrete eigene Vorstellungen. Die Vorschläge der Balladur-Kommission kommen heute auf den Tisch. Der Konsens indes scheint in weite Ferne zu rücken.